Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. Zweite Folge. Eben hatte der junge, apfelbäckige Jonathan Harker seine Braut Bianca Torturata mit meiner Hilfe, ich heiße Professor van Helsing, Sie haben sicher schon von mir gehört, den Klauen der Vampire des Grafen Dracula entrissen, da... Jonathan, ich habe Angst. Mein Gott, wer... Was ist das? Ich bin der Werwolf. Und du kommst mit mir. Nein! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Bianca! Professor van Helsing, tun Sie doch was! Dieses Untier entführt meine Braut! Ja, es ist so, mein lieber Jonathan. Gegen einen Werwolf kann man kaum etwas tun, wenn man keine geweihte Silberkugel hat. Braut, komm mit! Jonathan! Oh, Ivan wird sofort gießen, Silberkugel, junger Herr. Wann wir wieder sind im Dorf, Sie werden bringen, Werwolf, den sicheren Tod. Müssen wissen, ich hab gekannt einen Werwolf. Das war im bürgerlichen Leben ein gewisser Kratoschwil, Boleslav. Der hat nur gewisse verzauberte Schnalle an seinem Gürtel gedreht. Und schon hat er genommen Angestalt von Wolf und hat gefressen Schafe und junge Pferde. Nur einmal hat er so großen Hunger gehabt, dass er sogar hat Menschen... Ja, um Gottes Willen, Professor, meinen Sie, er wird Bianca... auffressen? Oh, nein, nein, nein, junger Herr, da müssen keine Angst haben. So ein schönes, junges Mädchen, das schleppt Werwolf höchstens in seine Höhle, weil Werwolf ist ja auch nur ein Mensch, irgendwie. Verstehen? Er haben ein Herz. Muss ich erzählen, in den Karpaten hat man erzählt, einen Werwolf hat es dort gegeben, der hatte sich verliebt in Schäferhündin namens Rexona. Schluss jetzt mit deinen Räuberpistolen, Ivan. Wir müssen überlegen, was wir tun können, um Bianca Torturata zu helfen. Sag ich ja, Professor. Ich werd machen Silberkugeln gießen, fahren ins Dorf, ja? Da drüben, der Wegweiser. Was ist damit, Professor? Lesen Sie selbst, Jonathan, was darauf steht. Zur Wolfsschlucht 3 Meilen. Stehen bleiben! Im Namen des Fürsten Ottokar! Du gehst schön beiseite, du Forstgehilfe von einem Trottel. Und lass uns durch! Durch? Und wohin durch? In die Wolfsschlucht, guter Mann, wir wollen in nichts da! Erst müsst ihr unseren Chor anhören. 3, 4! Was bleibt von uns werden, wenn wir noch singen Sie wieder, da unten diese Jäger. Was er nur hat. der Werwolf. Oh, was ich habe. Oh, nicht einmal hier kann man in Ruhe leben als Wolf unter Wölfen. Oh. Ja, aber hast du denn früher nicht unter Wölfen gelebt, Wolf? Wenn du es unbedingt wissen musst. Oh. Nein. Und wo kommst du her? Aus dem Dschungel der Großstadt. Aus dem fernen Francoforte. Dort fühlte ich mich einsam und verlassen. Zwischen all den Burgen aus Beton. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Hierher nach Transsilvanien. Über Aschaffenburg, Würzburg, Nürnberg, Regensburg. Ah, ja, ist schon gut. Ist schon gut. Lebst du denn schon lange hier? Oh ja, geraume Zeit. Immer ganz allein dort oben in meiner Wolfshöhle. Allein. Mit Wolfsweibchen konnte ich nie was anfangen. Aber mit dir ist das was anderes. Wölfchen? Männer, liebe Jäger, für diesen Kunstgenuss. Ihr habt eurem Fürsten Ottokar wahrhaftig eine große Freude. Oh, ich sehe, wir haben Besuch bekommen. Fürst Ottokar, ich darf mich vorstellen, Professor van Helsing. Hm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört? Leider nein, lieber Freund. Aber wissen Sie, ich gehe ja so selten unter die Leute. Seit damals mein Sohn, der Graf Otto L. Was ist denn mit seinem Sohn? Der Herr Graf ist schon seit Jahren verschollen. Ach, ja? Ja, ja, ich weiß es noch wie heute. Ich hatte ihm gerade die Pferde gesattelt, da war er weg mit einem Mal. Ach, ja? Ja, aus dem Schloss des Fürsten Ottokar verschwunden. Und seither hat ihn niemand mehr gesehen. Ach, ja? Ja. Ach ja. Ja, und hat er denn nichts gesagt, bevor das väterliche Schloss verließ? Das Letzte, was er damals zu seinem Vater sprach, war, pst. Ja? Ach, ja, pst. Nein, nicht pst. Er sagte, Alter, du kannst mir mal im Mondschein begegnen. Oder sowas. Ja, und seither findet unser Fürst beim Mondschein keinen Schlaf mehr. Wo mag er nur sein, der Otto L.? Mein Sohn, wird er mir heute vielleicht begegnen? Im Mondschein. Oh, ihr könnt ihm tatsächlich im Mondschein begegnen, weil heute ist Vollmond. Eine eigenartige Geschichte, Professor van Helsing, finden Sie nicht? Und ob, mein lieber Jonathan, zumal dann, wenn man, wie ich, einiges weiß über die Lykanthropen. Bitte über wen? Über die Werwölfe, ja. Was ihr meint... Habt ihr es gehört, meine treuen Gefolgsleute? Die Wölfe heben an zu heulen. So wird dann auch bald der Mond erscheinen. Und ihr haltet die Augen offen, ob mein lieber Sohn uns heute im Mondschein begegnen will. Fürst Ottokar. Verzeiht mir meinen Gefühlsausbruch. Kann ich euch helfen? Was ist es, das ihr sucht hier in der Wolfsschlucht, Professor, Van Helsing, Fürst. Van Helsing. Wir suchen einen ganz speziellen Wolf. Oh, lieber Freund, es gibt so viele Wölfe hier bei uns. Da wird euer spezieller Gewiss darunter sein. Mein Jäger Max hier ist auf diese Tiere spezialisiert. Gestatten, Max. Angenehm, Van Helsing, Professor Van Helsing. Sie haben sicher schon von mir gehört? Leider nein, Herr Professor. Na gut. Sie sind also Spezialist für die Wolfsjagd. Jawohl, Herr Professor. Oh, Spezialist heißt immer gut. Sehr interessant. Ich nehme an, Sie kennen noch die traditionelle transsilvanische Wolfsjagd? Zu Befehl, Herr Professor, ja. Die traditionelle transsilvanische Wolfsjagd? Ja, wie geht denn die? Wir nehmen ein Rotkäppchen als Lockvogel, mein Herr. Ein Rotkäppchen? Zu Befehl, ja. Im Allgemeinen meine Braut Agathe. Agathe, komm doch mal her. Oh, da geht Ihnen ja das Rotkäppchen Guten Tag, hoch. Herr Professor. Ivan. Grüß Gott, junger Herr. Komm her, geh her, Agathe, und setz einmal dein Rotkäppchen auf. Schon wieder, Maxi. Ich finde, es steht mir nicht so sehr. Was meinen Sie, junger Herr? Ja, ich... was meinen Sie denn, Professor? Ivan? Oh, wann ich ein Wolf wäre, oh. Lass die Faxen, Agathe. Käppchen auf und ab in die Wolfsschlucht. Wir werden den beiden fremden Herrschaften bei der Wolfsjagd behilflich sein, wenn's unser Herr, der Fürst Ottokar, so wünscht. Und ob ich's wünsch. Die fremden Herren sollen sehen, dass wir Transsilvanier keineswegs hinterm Mond leben. Apropos Mond, da ist er schon. Die Nacht bricht ein, Otto L., mein Sohn. Wirst du mir heute begegnen? Vorwärts, Agathe, schleich dich hinauf in die Wolfsschlucht. Wir schleichen in gehörendem Abstand hinterher. Meine Herren, wenn Sie mir bitte nachschleichen wollen. Wolf habe ich noch nie was gehabt. Ich werde dir das genau erklären. Oh ja. Wie riecht denn das? Da ist doch noch ein Mädel in der Nähe, oder? Was sehen meine rot geränderten Wolfsaugen da in mondheller Nacht? Dem roten Käppchen kann ein rechter Wolf nicht widerstehen. Rotkäppchen, wer bist du? Wer, Wolf? Ich? Ja, du. Und rede schneller, bevor ich dir... Ich sag's ja schon, Herr Wolf. Agathe heiße ich und komme von unten aus der Wolfsschlucht. Ah, Agathe. Ja, so hör mir gut zu. Agathe, mein schönes Kind. Wer Agathe sagt, der muss auch Begatte sagen. Also komm. Sie Wolfi. Halt, Ungeheuer! Schnauze weg von meiner Braut, sonst knallt's. Oh Max, wie schnell du kommst, das hätte ich nicht gedacht. Geh aus dem Weg, Agathe, gib mir das Schussfeld frei. Moment mal, Max. Habt ihr denn auch eine geweihte Silberkugel in der Büchse? Eine was? Ihr habt hier keinen normalen Wolf vor euch, Max. Dies ist ein Werwolf. Und die kann man nur mit geweihten Silberkugeln packen. Tatsächlich? Na, woher wisst ihr das? Oh, junger Freund. Das habe ich in verschiedenen Büchern studiert. Da wäre zu Derweil der Alte da Details erzählt, flieh ich doch lieber mit dem anderen Mädel hier bergauf und lass Rotkäppchen sausen. Komm, Bianca Torturata. Bianca, halt aus! Ich komme! Wonach ganz schlüssig ist, dass man zur Bekämpfung der Werwölfe Silberkugeln benötigt. Und zwar geweihte. Oh, Ivan sagt seit Beginn der Sendung, wir müssen Silberkugeln gießen. Hier? In der Wolfsschlucht? Wenn nötig, auch hier. Sonst nutzt alles nichts. Du sagst es, Ivan. Mach schon Feuer, derweil ich diesem jungen Mann noch mal genau erkläre, wie... Ja, aber wie... Wer weiht uns denn die Kugeln, die Ivan gießt? Hier ist doch weit und breit kein Kirchlein. Es gibt nicht weit von hier den frommen Eremiten. Agathe, du hast recht, der Eremit. Er haust da hinten gleich in seiner Klause. So holt den frommen Eremiten, Max, derweil wir hier die silbernen Kugeln gießen. Gut, ich eile. Und ich? Ihr, Agathe, ihr windet einen Jungfernkranz. Jetzt singen sie schon wieder. Drunten im Tale, in dieser Wolfsschlucht, gibt's auch keine Ruhe mehr. Ruhe! Hier oben liegt der Schnee. Er ist so kalt. Dir fehlt ein Fell, mein schönes Kind. Warte hier. Ich werde sehen, was ich tun lässt. Ja, aber Wolf, woher willst du denn hier einen Pelz? Ganz einfach. Ich jage einen ordinären Wolf für dich und ziehe ihm das Fell über die Ohren. Du bleibst hier. Ja. Oh, wenn es geht, nimm einen grauen Wolf. Die Farbe steht mir besser. Feuer brennt, Herr Professor. Wir können beginnen mit Silberkugeln gießen. Sehr gut, Ivan. So nehmen wir zuerst einmal das Silber. Ja, welches Silber? Ivan, willst du damit sagen, dass wir kein Silber haben? Ivan hat alles verbraucht. Beim letzten Mal, Herr Professor. Soll ich ihm meine silberne Zahnspange geben? Nicht nötig, Agathe. Wir greifen in unser Portemonnaie. Die transsilvanischen Levonzen sind seit der letzten Abwertung aber nicht mehr aus Silber, Professor. Verflucht! Wir werden doch irgendwas aus Silber finden. Da, mein Maxi kommt zurück. Und mit ihm der Eremit. So, da wären wir. Oh, Sie sind sicher der Eremit hier aus der Wolfsschlucht. Mein Name ist Van Helsing. Sie haben sicher noch nie von mir gehört. Van Helsing, der bekannte Vampir und Werwolfjäger, aber natürlich. Oh. Hier, Professor, wir haben gleich geweihtes Silber mitgebracht. Ein Kerzenleuchter, den mir einst Pater Aloysius von den weißen Brüdern von Ashkanese geschenkt. Oh, her damit, hinein ins Feuer und Silberkugeln draus gemacht. Hoffentlich ist nicht zu spät, Bianca. Gefällt es dir, das Fell? Du musst mir sagen, Wolf, ob es mir steht. Bianca, der so aussieht wie du, der kann einfach alles tragen. Doch nun lass mich dich tragen hinauf in meine Höhle. Nicht doch. Mein neuer Fels. Bleib stehen, du Ungetüm! Professor Van Helsing, was Sie hier sehen, täuscht. Steh, Ungeheuer! In dieser Silberbüchse hier steckt eine Silberkugel, geweiht vom Eremiten Erwin. Mein schönes Kind. Grüß Gott, Herr Wolf. Geh mir weg mit dem geweihten Zeug, ich kann es nicht ertragen. Schieß doch endlich, Van Helsing, worauf wartet ihr? Ja, worauf wartet ihr, Herr? Gottes Segen ist mit euch, Professor Van Helsing. Eure Braut, Jonathan, ich hab sie im Visier. Nein, nein, das ist falsch, Van Helsing. Ihr sollt auf den Werwolf schießen. Nur noch ein paar Meter, diese steile Wand. Seht, hinaufgeklettert. Seht, Professor, der Werwolf klettert dort hinauf. Wohin will er bloß? Ich denke, ihr will dorthin, auf die Wolfsschanze. Ich kann nicht! Er kann nicht! Soll ich vielleicht? Hier sei ich! Jetzt bringe ich ihm die Silberkugel. Auf den Schreckzahnleuchter. Dazu ist er nun gut. Jetzt stehe ich oben auf der Schanze mit Bianca. Was tust du da? Ich springe jetzt mit dir hinab zur anderen Seite. Das ist aber tief. Wo geht's denn da runter? Ins Zillertal, Bianca. Oh nein. Nein, nicht. Das war bestimmt dieser Armleuchter. Er ist getroffen. Vom Aber sie stürzt ab ins Zillertal. Bianca! Gott hab sie selig. Hilfe! Ich muss hinüber zu Bianca. Mit mir geht's zu Ende. Mein Gott, was geschieht denn mit dem Wolf? Vielleicht gelang es ihr, noch einen Ast zu packen. Vielleicht hängt sie jetzt überm Abgrund und ich kann sie nur noch ein paar Meter. Er verwandelt sich. Das tun sie alle, wenn sie ordnungsgemäß erlegt sind. Wissen Sie, mit einer Silberkugel die Gewalt... Er verwandelt sich in Otto L., den verlorenen Sohn! Max, sag meinem Vater Ottokar, ich konnte so nicht länger leben, damals als Graf. Noch einen Klimmzug. Und die Schanze... Um Gottes Willen! Was ist denn, Jonathan? Da unten! Ein Monster! Es trägt Bianca fort! Entsetzlich! Was ist denn das? Das? Oder ist es Godzilla? Das Monster aus dem Zillertal! Fortsetzung folgt.